Der lachende Mann aus dem Kongo, der tut uns genügen. Der sagt doch ganz deutlich nach Vietnam mit Vergnügen. Was die Freie Uni mit Recht und Fug für Hanoi tut, ist nicht genug. Ich will niemand hier kränken, aber wir sollten ernstlich erwägen, dem Ho Chi Minh eine Wasserstoffbombe zu schenken. Passt mal auf, all ihr Dicken und ihr spacken Ledernacken. Wir ziehen sofort nach Karlsruhe, um den Atomreaktor zu knacken. Falls dort noch mehrere Bomben liegen, lassen wir gleich noch eine auf Pretoria fliegen. Die Bundesrepublik auf Seiten der Unterdrückten. Das wäre Glück. Das rechtfertigte die Große Koalition. Das wären Taten und das wäre ein Albtraum für die UdSSR und die Vereinigten Staaten. Da hätte auch die DDR Schaum vorm Mund. Denn das wären erfüllte linke Träume. Da käme der Stalinismus nebenan auf den Hund. Es gibt keinen linken und rechten Himmel. Es gibt nur Bäume, die wachsen. Und was Ulbricht am Kinn hat, hat Barzel auf den Zähnen. Dieses Sprichwort stammt aus dem Königreich Sachsen. Genug mit den linken Faxen. Wir wollen keine Revolution, wir wollen nur witzeln. Also höchstens eine originelle Art, die heile Welt zu kitzeln. Trotzki mit Hoho und Shishi.